1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, nach einem ereignisreichen Wochenende und einem ereignisreichen Tag heute melden wir uns zurück. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten offen für eure Themen, für alle eure Themen. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Wir können natürlich gerne über Lena reden, wir können gerne über Horst Köhler reden, wenn ihr das wollt. Also, wie auch immer. Ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de. Und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Detlef und der ist 58. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ganz zufällig im Radio gehört, dass du heute die Sendung hattest. Ich war im Auto. Ja. Und da habe ich gedacht, kommst nach Hause, versuchst anzurufen. Ja, wunderbar. Und schon hat es geklappt. Na, wunderbar. Über was reden wir, Detlef? Über beides können wir reden. Also erstmal fangen wir an mit dem Schönen. Lena hat gewonnen. Ja. Ja. Hast du gefiebert am Samstag? Ja, ja. Ich habe alle Sendungen gesehen, also auch die Vorentscheidung, also zwischen erste Programm und Pro7. Ja. Alle Entscheidungen gesehen, war mir an für sich schon bei der dritten Show klar, dass Lena ein Typ ist, den hatten wir noch nicht. Ja, ich habe beim ersten Mal schon so ein Gefühl gehabt, die ist irgendwie so außergewöhnlich und so schräg. Ja, ganz genau. Und das war einfach, die hat eine Ausstrahlung, ja. Die hat kein anderer gehabt, obwohl ich auch Jennifer Braun auch sehr, sehr gut fand, also auch von der Stimme her, ja. von der Performance her, aber sie hat nicht den Kick gehabt. Also im Moment überschlagen sich ja die Medien vor Lob und alle Leute finden Lena ganz toll, aber so ganz vereinzelt liest man mal so in Blogs oder vielleicht nicht so in ganz populären Plattformen, die ist mir zu kokett. Die macht sie auf kleinen Mädchen, auf Schneewittchen und so. Wie findest du solche Kritik? Ich habe auch fast alle Interviews von ihr gesehen. Mhm. Ich habe deinem Kollegen schon gesagt, ich finde sie bald wie Verona Poth. Sie ist blöd, sie ist kindisch. Pass auf, so kommt sie rüber. Nein, sie kommt nicht blöd rüber. Ich habe Interviews gesehen, wo ich gedacht habe, wer sitzt denn da? Nein, sie ist sehr jung. Also blöd kommt sie nur wirklich nicht rüber. Nein, sagen manche, die werden dumm. Ach so, die sagen manche, ja. So meine ich das jetzt. Ja, stimmt. So meine ich das jetzt. Ja. Und ich sage, das ist ihr Spiel. Ja. Dann macht sie Bu-Bu-Bu und dann macht sie so richtig kindisch. Sie ist ja nun mal auch erst 19. Also auf jeden Fall hat sie einen spektakulären Auftritt hingelegt beim Grand Prix. Sie ist clever. Es war ja irre. Und ich freue mich so, dass wir endlich mal gewonnen haben. Nach so vielen Jahrzehnten, fast 3 Jahrzehnten, haben wir darben müssen. Ja. Und Nicole nicht vergessen können. Ja, das habe ich auch damals schon gesehen. Also in dem Alter bin ich ja wohl vor 28 Jahren ich fand, Nicole gesehen. Habe. Abgesehen von Lena, wen fandst du denn noch ganz gut beim Grand Prix? Ich sage immer Grand Prix, das habe ich mir so irgendwie so angemerkt. Sag ich auch immer. Ja, ja. Sag ich auch immer. Ja. Ich fand die erste ganz gut. Die erste war Spanien? Ich glaube, ich glaube von Aserbaidschan. Ja, genau. Aha. Die fand ich auch gut. Und die Nummer 4 fand ich gut. Was war das? Für die habe ich sogar gewotet. Für die Nummer 4, aber frag mich jetzt nicht nach Namen. Und welches Land war das? Das war auch irgendwo, weiß ich nicht. Irgendein Ostland. Irgendwo Russland oder so. Mir hat ausgesprochen gut gefallen der Beitrag, also neben Lena, ausgesprochen gut gefallen der Beitrag von Israel. Das war so ein bisschen Jacques Brel-mäßig. Ja, das war mir aber alles schon so. Das war vielleicht. Da ist ein Mikrofon, da ist ein Ständer, da stelle ich mich hin und da singe ich. Das war für diesen Wettbewerb war das zu puristisch. Ja, aber weißt du, wer auch noch gut war? Na? Die von Israel, wo ist die Staubwolke? In Island, ne? Island. Die Island fand ich auch sehr. Die dicke Frau aus Island. Richtig, die fand ich super. Aber niemand war so gut wie unsere Lena. Umsonst hat sie ja nicht gewonnen, aber man darf ja Lena jetzt nicht, obwohl ich das in Anführungsstriche setze, nicht alleine da vorne hinstellen. Nein. Also Stefan Raab, super. Also da muss man nochmal den Hut ziehen vor Stefan Raab. Und auch vor der tollen Gemeinschaftsproduktion ARD und Pro7, inklusive Stefan Raab. Das ist schon eine tolle Leistung, die die Kollegen da hingelegt haben. Ja, finde ich auch. Und Stefan hat wirklich ein super Händchen, so etwas dann auch zu fördern und zu begleiten. Man sieht ja Mutzke, ne? Genau, Hildo ganz genau. Und wie sie alle heißen. Ja, Stefanie Heinze, Marc Knutz, also, ja, alles tolle Leute. Ich finde, wenn man so die Lena sieht, ja, auch so von der Kleidung her, ja, ist so ein Typ wie Stefanie Heinzmann. Ja. So, jetzt gibt es ja schon so Überlegungen. Ich weiß gar nicht, ob es so ganz ernst gemeint ist. Ich glaube, Stefan hat es gesagt, dass er gerne nächstes Jahr Lena wieder antreten lassen möchte, um den Titel zu verteidigen. Wie findest du das? Mein Herz sagt ja, mein Verstand sagt nein. Geht mir genauso. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, man kann... Ich vergleiche das immer mit einem Fußballtrainer, wenn du Champions League-Sieger wirst, du bist Pokalsieger und du bist deutscher Meister. Ja. Was willst du noch toppen? Ja. Naja. Das ist ein ganz gefährlicher Grad. Ja, ja, finde ich auch. Vielleicht auch. Ja? Aber da werden sich viele Leute jetzt noch, viele kluge Köpfe, den Kopf zerbrechen, wie man das am besten macht. Jetzt gilt es erstmal, das zu genießen und zu feiern. Dann gibt es noch ein bisschen Streit jetzt in Deutschland, welche Stadt den Grand Prix veranstalten wird. Ja, Köln. Da sind wir ja wieder in der Politik mit drin. Nicht? Ja, ist es Köln, ist es Hannover, ist es Hamburg, ist es Berlin? Also ich glaube, Elena zu ehren, ich sag mal so, vom Logischen her wäre Berlin ja nicht schlecht als Hauptstadt. Ja. Aber es hat eine Hannoveranerin gewonnen. Also ich finde, und ich finde es, man soll auch in Hannover das Ding machen. Also nichts gegen Hannover. Und auch bei all meinem Lokalpatriotismus aus Köln anbelangt, finde ich, so als Repräsentation für ganz Europa oder für die Welt, fände das schon gut, wenn das in Berlin stattfinden würde. Von dem Status her gar, ja, aber absolut. Sie ist Hannoveranerin, also die Ehre muss man ihr lassen. Und sie hat ja auch etwas geleistet. Also ja, das ist ja nicht so... Ne? Auch da wird man sicher einen guten Weg finden. Also Wenn ich ein Patriot wäre, würde ich ja sagen, das müsste in der Arena von Schalke gemacht werden, da ich ja Schalker bin. Ah, verstehe. So, jetzt noch ein Wort zu Horst Köhler. Ich finde es gut, dass er zurückgetreten ist. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund, er hat Mut bewiesen. Viele sagen ja, er ist weichlich und er kann keine Kritik vertragen. Ja, genau. Gott, häufig, ja. Er kann das nicht. Ich finde es gut, dass er es gemacht hat. Er ist verarscht worden ohne Ende. Und was im Moment Merkel und Westerwelle machen, das ist ja die Katastrophe. Ich bin enttäuscht. Ich finde, er hätte es aushalten müssen. Aber da spalten sich ja die Meinungen extrem zurzeit in Deutschland. Jeder hat auch eine andere Meinung. Also ich akzeptiere auch die Meinung, wo sie sagen... Ich finde, also man wirft das Handtuch nicht einfach so hin. Vor allen Dingen nicht... Garantiert mehr vorgefahren, glaube ich. Ja, vielleicht. Detlef, ja, danke für deine Meinungsäußerung. Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Ja, und alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer. Und hier ist Johannes. Und Johannes ist 29. Guten Morgen, Johannes. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Johannes. Weswegen rufst du mich an? Ja, weswegen rufe ich dich an? Ja, und zwar habe ich schon vorhin deinen Kollegen erzählt. Ich sag einfach mal Misshandlung dazu. Bist du misshandelt worden? Bitte? Bist du misshandelt worden? Ich wurde misshandelt worden, ja, von meinem Vater. Das erste Mal kann ich mich erinnern mit 3 und aufgehört hat es mit 25. Mittlerweile bin ich 29. Es hat aufgehört, da mein Vater dann halt auch endlich gestorben ist. Was heißt denn misshandelt? Misshandelt heißt, ich wurde immer geschlagen, egal aus welchem Grund. Mhm. Hauptsache brutal. Ich durfte nie etwas sagen. Dann hieß es die Faustregel. Ja, wie hat dein Vater dich geschlagen? Zum Beispiel mit einem Kabel. Also wenn ich jetzt wieder darüber rede, dann fange ich an zu zittern, ja? Mhm. Ich weiß nicht, ich denke mal, das ist normal. Ja. Vielleicht Aufregung, keine Ahnung. Zum Beispiel mit einem Fernsehkabel hat er mich vor... auf den Rücken geschlagen, bis er blutig war. Mhm. Oder er hat auch sehr viel Nachtschicht gemacht. Und als ich zum Beispiel als Kind war ich ein bisschen hyperaktiv, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war ein bisschen unruhig. Und da habe ich den aufgeweckt, hat er mich ins Zimmer mitgeschleift und hat mir halt einen Tritt ins Gesicht gegeben. Mhm. Nur weil ich ihn halt aufgeweckt habe oder weil ich mit dem Kicker gespielt habe zu Hause. Das ging die ganze Kindheit über so. Das ging die ganze Kindheit. Bis zum 25. Lebensjahr. Wieso hast du dir das als erwachsener junger Mann noch bieten lassen? Erstens, weil ich enormen Respekt vor ihm hatte. Zweitens, ich habe es nicht anders kennengelernt. Mhm. Ich habe ihn wirklich geliebt. Ich empfand das auch als normal. Ich könnte ihm nie eine scheuern oder so. Ich habe einen riesen Respekt davor. Ich hatte einfach... Respekt und Liebe sind ja zwei verschiedene Schuhe. Hast du den wirklich geliebt, wenn der dich dein ganzes Leben lang so behandelt hat? Vielleicht war es eine Hassliebe, keine Ahnung, aber es war ein Respekt. Vielleicht, nein, ich glaube, das war keine Liebe, aber es war Respekt und Angst da. Verstehe. Wie oft, du sagst, mit drei fing es an, so ganz als kleines Kind, wie oft kam es denn zu solchen gewalttätigen Übergriffen? Das war sehr, sehr unterschiedlich. Also es kam immer auf seine Laune drauf an. Es war schon mindestens einmal die Woche, musste es schon sein. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, ich habe noch eine Schwester und einen Bruder. Hat er das mit denen auch gemacht? Ja, aber nicht so oft wie bei mir. Wie hat deine Mutter sich verhalten? Wenn es wirklich zu heftig war, wo ich am Bluten war, ging sie schon dazwischen. Aber sonst habe ich auch hin und wieder mal eins von ihr über die Rübe bekommen. Hat er sie auch geschlagen? So wie ich mich erinnern kann, ja. Aber ich glaube, das war nur einmal. Und dann ist sie auch abgehauen in den Wald mit uns Kindern mit dem Fahrrad. Nach einigen Stunden kamen wir aber wieder, weil wir keine Unterkunft bekommen haben, denke ich mir mal. Und sie hatten halt Geschlechtsverkehr und dann war wieder alles in Ordnung, so auf gut Deutsch gesagt. Wie, sie hatten Geschlechtsverkehr? Das habt ihr mitbekriegt? Ja, also wir waren schon im Zimmer und haben halt Gestöhne gehört. Also Nachdem sie ausgezogen war gerade? Genau, also wir sind ja nicht ausgezogen. Naja, also weggegangen, abgehauen war, ja. Genau. Da seid ihr dann, du und die Mutter... Und die Kinder, die Geschwister wieder nach Hause? Ja. Und da gab es Geschlechtsverkehr? Ja. Soweit du das mitbekommen hast, das Gestöhne. Es gab aber, um das nochmal klarzustellen, von Seiten deines Vaters dir gegenüber keine sexuellen Übergriffe? So würde ich das vielleicht jetzt auch nicht sagen. Also, was mich sehr, sehr ekelt, ist zum Beispiel, wenn er im Wohnzimmer lag, hier zum Beispiel auf dem Sofa, dann hat er sich immer... im Intimbereich herumgefummelt und dann kappt er mir halt die Hand, damit ich daran riechen muss, ja. Er halt, wenn ich jetzt vorbeiging an ihm, dass er mir kurz auf den Intimbereich klopft, so aus Spaß ungefähr, ja. Ja, oder mit dem Riechen, um dich zu demütigen wahrscheinlich. Weiß ich nicht, so aus Spaß, er hat ja dabei gelacht. Also es war nicht... Hier, riech mal und so, ja, so aus Spaß. Oder dass ich ihn massieren musste immer auf den Rücken. Ich fand das sehr, sehr pervers. Ich habe mich davor geekelt, ihn zu massieren. Und wenn ich mal gesagt habe, so, ich saß dann zum Beispiel am Fußende von ihm. Und er meinte zu mir, komm, massier mich mal, ich gehe arbeiten für dich. Und ich brauchte ja Klamotten und. Da kannst du mir auch für die schwere Arbeit kurz mal ein bisschen massieren, den Rücken. Und wenn ich dann gesagt habe, nee, das mache ich nicht, ich habe keine Lust dazu, dann kam ein Gesichtsausdruck, so Augenbrauen runter und Miene runter, so als wäre wirklich aggressiv und dreht mich halt von wegen, ja, du faules Schwein und wirklich beleidigt von, das möchte ich jetzt auch hier nicht sagen, aber hat wirklich dich, aufs Tiefste beleidigt. Hat er dich in den Jahren, als du kleiner warst, mal so verletzt, dass du im Krankenhaus behandelt werden musstest? Nein. Das nicht? Also meine Mutter, oder sie wollte nicht, dass ich zum Arzt ging. Ich war dann halt krank zu Hause, aber mir auch nicht. Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Alter. Ja. Du hast das dann auch noch über dich ergehen lassen, als du 19 warst, 20, 21, 23, 25. Ja. Du hast die Hand gegen deinen Vater nicht erhoben, sagst du? Nein. Aber warum bist du ihm nicht einfach aus dem Weg gegangen, dass du ihm gar nicht mehr ausgesetzt warst? Weil ich das Gefühl hatte, dass ich bestraft werden muss. Egal was, ich wurde immer bestraft. Das heißt, das hat dich magisch zu ihm hingezogen. Ja. Egal was ich getan habe, ob es positiv oder negativ war, es gab immer Stress zu Hause, ja. Ich habe noch nie Lob bekommen. Wie ist es heute? Nein, lass mich zuerst noch was anderes fragen. Ja. Der Vater ist gestorben, als du 25 warst. Ja. An was ist er gestorben? An Krebs, aber ein bisschen ist, glaube ich, noch meine Schuld mit dabei, muss ich sagen. Inwiefern? Das hört sich vielleicht blöd an, aber vielleicht bin ich ein bisschen abergläubisch. Als er ins Krankenhaus kam, da habe ich mir gewünscht, ich habe zu Gott gebeten, auch wenn ich jetzt nicht gläubisch bin, aber ich habe mir gewünscht, dass er endlich stirbt, ja. Dass er endlich mal leidet und stirbt. Und dann ist es wirklich passiert. Und dann dachte ich mir, scheiße, was habe ich gemacht? Ist das jetzt meine Schuld? Nur weil ich mir das wirklich so doll gewünscht habe, dass er endlich Ich glaube nicht, dass du das so deuten kannst. Als der Vater dann gestorben war, war das ein Glücksgefühl für dich, oder? Ja, ich habe geweint. Ich war traurig in erster Linie, aber auch irgendwie glücklich. Mhm. Meine Mutter, die war sehr, sehr traurig. Ja, die ist immer noch traurig deswegen. Das wollte ich dich gerade fragen. Jetzt sind vier weitere Jahre vergangen. Wie geht es dir heute? Ja, ich habe zum ersten Mal mit einer sehr guten Freundin darüber gesprochen. Und ich muss sagen, vorher hatte ich keine Freunde, ja. Mhm. Ich dürfte nie Freunde nach Hause mitnehmen. Und auch mit 18 muss ich spätestens um 18 Uhr, 19 Uhr zu Hause sein. Das heißt, Diskothek oder sonst etwas hatte ich noch nie Erfahrung mit, ja. Mhm. Und erst seitdem ich allein gewohnt habe, ja, musste ich lernen, was Finanzielle angeht, musste ich lernen... In welchem Alter bist du denn alleine? Mit 18, sofort mit 18. Aber wenn du dann nach Hause gekommen bist, hast du immer noch einen gescheuert gekriegt, unter Umständen von ihm? Nicht immer, nein. Nur wenn ich dann halt meinen Mund aufgemacht habe. Ich habe dann immer riskiert, ja. Ich habe immer gesagt, hey, das geht nicht, ja. Mhm. Doch auf zu schreien und schon gab es halt wieder eins. Ja. Nun war meine Frage gerade gewesen, wie es dir heute geht. Es geht, muss ich sagen. Also auf der einen Seite muss ich sagen, irgendwie fehlen mir die Schläge. Mhm. Weil ich das nicht, ja, ich kannte das irgendwie nicht anders, ja. Mhm. Und zweitens habe ich das Gefühl, irgendetwas Magisches ist jedes Mal hinter mir, ja. Wie ist der mich kontrolliert. Ach so. Mhm. Also ich glaube, dass dein Vater einen schweren Schaden verursacht hat in deiner Psyche. Dass du natürlich, wenn du sagst, du hast das Gefühl, du musst bestraft werden, ist das natürlich eine Folge aus dieser furchtbaren Erziehungszeit. Das hat mir auch schon meine Freundin, also nicht meine, sondern eine sehr gute Freundin erzählt. Ja. Und dass du das Gefühl vor allen Dingen hast, dass er irgendwie noch dir im Nacken sitzt, obwohl er schon 4 Jahre tot ist, ist natürlich letztendlich auch dramatisch. Ich möchte damit abschließen, aber irgendwie kann ich nicht. Ich habe immer Schuldgefühle. Mir wurden immer als Kind, Erwachsener immer Schuldgefühle eingeredet, ja. Warst du schon mal bei einem Psychologen? Nein, war ich noch nicht. Würdest du das machen? Ich habe mich geschämt, so darüber zu reden, ja. Wer weiß, was sie dann über mich denken. So von wegen, ist er denn blöd? Warum hat er sich nie gewehrt? Das ist doch peinlich. Jetzt mit 29, ich werde 30, habe wirklich nicht viel erreicht, weil meine Konzentration... Die sind sehr, sehr unten. Wenn ich mich versuche zu konzentrieren, dann kriege ich immer Angst. Mhm. Weißt du, Johannes? Da brauchst du dich nicht schämen. Auch wenn dir jemand die Frage stellt, ich habe das ja auch gerade getan, warum hast du dich nicht gewehrt? Die Frage ist ja berechtigt. Dann hast du es erklärt und deine Erklärung erscheint mir schlüssig. Weil dieser Mann dich so gezüchtet hat. Und deswegen warst du dich Ich auch nicht verstehe, warum? Warum hat er das getan? Oder ich habe aus Egomanie, aus Macht, aus Machtversessenheit, aus Exzentrik heraus, um seinen Frust, den er vielleicht im Leben irgendwo einstecken musste, hat er an dir ausgelassen. Es gibt tausend Erklärungsversuche. Okay, was ich dann aber wiederum nicht verstehe: Jedes Mal, nachdem er mich geschlagen hat, ja, kam er halt ins Zimmer und dann nahm mich in den Arm, ja. Ich habe noch nie von meinen Eltern gehört, so, ich hab dich lieb oder ich liebe dich oder wir sind stolz auf dich. Mhm. Das habe ich noch nie gehört. Vor 2 Wochen habe ich angefangen, mit meiner Mutter darüber zu sprechen, von wegen, warum hast du dich nicht zwischen uns gestellt? Ja, sagte sie einen Spruch, wo ich wirklich schlucken musste, weil du so frech warst und wenn vielleicht solltest du ja noch mehr Schläge bekommen. Das hat deine Mutter heute nach all dem und nach so vielen Jahren, sagt ja, sie das? Ja, und da musste ich echt schlucken. Das finde ich auch sehr schlimm. Hey. Das finde ich sehr traurig und sehr schlimm. Johannes, ich finde, dass du zu einem Psychologen gehen solltest. Du hast jetzt den ersten Schritt hier bei mir getan. Du hast es ja ganz normal erzählt und es war ja nicht schlimm. Genauso läuft es bei einem Psychologen auch ab. Nein, also ich bin gerade voll am Zittern. Ja. Und das ist, ja, klar. Ich weiß so Adrenalin, ich weiß nicht, was das ist. Aber toll, dass du den Mut gefunden hast, dich zu äußern und das zu erzählen. Ich würde dir gerne von meinem Psychologen im Hintergrund ein bisschen erklären lassen, wie das dann in so einer Therapie abgeht. Ich fände es sehr gut, wenn du es machen würdest. Ich glaube, dass das die einzige und wirkliche Chance für dich ist, all dieses Grauenhafte einigermaßen zu verarbeiten. Mhm. Ich bitte dich jetzt aufzulegen. Ja. Und dann wirst du von Henning, das ist mein Psychologe heute Nacht, angerufen und alles Weitere dann mit ihm. Okay, das wäre sehr schön. Ja. Das machen wir so, Johannes. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, vielen lieben Dank, dass du mir den Mut gegeben hast und viel Erfolg noch in deiner Sendung. Dankeschön. Und übrigens, ich finde dein Hemd ziemlich schick. Dankeschön, Johannes. Okay, du legst auf, wir melden uns gleich. Danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Oder mailen domian@wdr.de. Freitemennacht heute. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist Marcel und der ist 22. Guten Morgen, Marcel. Guten Morgen, Domian. Marcel, was ist los? Und zwar geht es um Folgendes. Es war das Thema Spuken. Spuken? Genau, Spuken. Also Gespenster, sag ich mal in Anführungszeichen. Mal so. Jetzt wird's aber ernst. Genau, ja, relativ. Erzähl mal, spukt es bei dir? Ja, auf jeden Fall. Also, wo? Sag mal, ist schon nicht gerade harmlos. Wo? Und zwar fing das vor knapp 3 Monaten an, Ende Februar, Mitte Februar, Ende Februar ungefähr. Ja. Und es fing damit an, dass, sag mal, wir haben ja ein Haus. Das ist unterteilt in 3 Etagen. Meine Eltern, die wohnen im Erdgeschoss. Ja. Die erste Etage ist leerstehend. Allerdings möbliert. Ja. Hat mal für unseren Opa möbliert, falls er mal nicht mehr so gut kann, dass er dann hier mal einziehen kann. Mhm. Dass wir den dann pflegen können, betreuen können. Mhm. Und ich wohne, sag ich mal, 2. Etage, einen drüber, mit meinem Onkel. Mhm. Und es ging damit an, dass wir durch Gepolter aufmerksam geworden sind, das relativ laut war, sehr laut. Woher kam das? Aus der ersten Etage oder von wo kam das Gepolter? Aus der ersten Etage, die leer steht. Die leer steht. Mhm. Genau, da kam das raus. Sind wir gucken gegangen und waren die Möbel wie Sofa, lag dann umgedreht rum. Die Garnituren vom Sofa lagen dann im Wohnzimmer verteilt rum. Mhm. Die Polster. Die Polster. Mhm. In der Wetterstation waren die Seitenteile abgebrochen als Kreuzform, lagen auf dem Wohnzimmertisch. Und ja, hat sich dann erstmal ein paar Tage so hingezogen. Na, das ist ja erstmal, bevor du weitererzählst, erstmal schon mal sehr gruselig. Wenn man weiß, dass da kein Mensch drin war und man, also zu diesem Zeitpunkt wusstest du, dass da keiner irgendwie alles durcheinander gebracht hat. Kein Mensch. Genau, das war absolut keiner gewesen, also niemand. Im Haus, da hat ja, sag ich mal, keiner Zutritt. Wir haben einen Hund, der bewacht alles und kriegt alles mit oder hätte sich aufmerksam gemacht. Wann habt ihr denn diese Geräusche gehört? Abends? Abends? Das fing meist abends an, ja. Ach, das war mehrmals? Abends. Fing abends an und hat sich dann, sag ich mal, nachts durchgezogen. Das war mehrmals? Mehrmals. Aber beim ersten Mal seid ihr runtergegangen und da war schon alles durcheinander. Genau, da war es durcheinander gewesen. So, und dann habt ihr wieder alles ordentlich gemacht und dann? Habt ihr alles wieder ordentlich gemacht? Wir hatten das dann wieder hingestellt, genau, und sag mal, dann nachts hat man dann immer Schritte gehört oder Gepolter, Gelaufe, obwohl eigentlich keiner drin ist in der Wohnung. Und es ging dann so weit, dass man dann, sag ich mal, sich nicht richtig schlafen konnte. Ich habe da meistens 4:30 morgens gewartet, bis mein Vater dann wach wird, der zur Arbeit fährt, dann konnte ich dann erst einschlafen. Und haben deine Eltern das denn auch gehört? Ja, die haben das auch gehört. Das war ja dann für die über denen. Genau, ja. Mhm. Und sag mal, dann ging das, hat sich dann ein bisschen weiter zugespitzt, dass eines Tages haben wir nochmal geguckt, weil das relativ lautes Möbelrücken gewesen ist. Und dann hat mal gucken gegangen, wollte ich dann in die Wohnung rein. Die Tür, die ging dann schon nicht mehr so richtig auf ohne weiteres, weil da von innen eine Bank vorgestanden hatte, eine Holzbank. Und ja, dann habe ich dann erstmal wieder weiter losgedrückt, habe dann ins Wohnzimmer geguckt und da stand dann auch vor dem Schaukelstuhl auf einem kleinen Höckerchen eine Grableuchte, die gebrannt hat. Ach komm, da spielt euch jemand einen Streich. Nee, ach, das ist so albern. Das ist so albern. Echt. Also, wenn da irgendwelche Geräusche mal auftauchen können, die man nicht erklärt, aber dass da eine Grableuchte steht, das ist fast ja schon kitschig. Da spielt euch irgendjemand einen Streich. Das ist kein Spuk. Aber das kann er eigentlich nicht sagen, weil die Bank, die stand von innen vor der Wohnungstür und da war ja kein Fenster. Wer hat denn noch einen Schlüssel zu der Wohnung? Keiner. Ah, ja. Hatte keiner einen Schlüssel. Also die Wohnung steht immer auf? Ja, kann man sagen. Mhm. Also die muss man mit dem Schlüssel dann aufmachen. Und der Opa kommt dann nicht nachts hin und macht euch da ein bisschen verrückt? Nee, der ist fast 97 Jahre alt. Ach so. Okay, dann gut, dann kann. Aber ist irgendjemand im Haus, irgendjemand spielt euch einen Streich? Also, menschliches kann das nicht sein, aber es kann nicht. Hat sich ja heute, hat sich das dann noch weiter zugespitzt. Wir hatten das, nachdem das mit der Grableuchte passiert ist, hatten wir das ganze Haus ausgeräuchert und da war auch erstmal Ruhe gewesen, war gar nicht. Was, das ganze Haus ausgehorcht? Geräuchert, mit Räucherstäbchen. Warum? Im Internet nachgeguckt und da stand dann drin, dass man das mal machen sollte, was das meistens hilft. Achso, um die bösen Geister zu vertreiben. Genau, dann hat man das gemacht und dann war Ruhe gewesen bis heute. Und heute fing das dann wieder an, wieder lautes Gepolter. Sind natürlich wieder gucken gegangen. Und dann hatten wir im Flur haben wir einen Spiegel hängen. Und da war dann Blutspuren dran. So als ob jemand blutige Hände gehabt hätte. Das ist und wie da Blut abgeschmiert hätte. Und direkt davor stand nochmal eine Grableuchte, die an ist. Das ist wie ein Trash-Film auf Kabel 1, irgendein Horrorfilm. Tatsache. Und ich sag mal, das Nächste, was dann gewesen ist, meine Mutter hatte dann Fotos von den Katzen gemacht, hatte dann im Handy nachgeguckt. Was? Sie hat Fotos von den Katzen gemacht? Genau. Warum? Von ihren Katzen. Hat die Fotos gemacht, ja. Sich die im Handy angeguckt. Ja. Und dann hatte sie, allerdings ist aber dann ein Bild zwischen gewesen, wo war meine Mutter, die hat vor Schreck das Handy weggeschmissen, weil sie sich so erschreckt hatte. Ich habe da drauf geguckt. Da war dann quasi ein Bild, was man also relativ komisch verschwommen. Sieht mehr so wie so eine menschliche Statur aus. Okay, das kennen wir auch alles aus Filmen. Genau, du glaubst ja nicht im Ernst, dass das irgendwas, was Übernatürliches ist. Wenn du das wirklich glauben würdest, wärst du, glaube ich, jetzt so geschockt, dass du überhaupt gar nicht normal mir das erzählen könntest. Also ich. Weil das wäre so unfassbar, dass man nicht das mal einfach so erzählt und dann war da noch ein Blut verschmiert und so. Also ich bin sehr geschockt. Und was sagen denn deine Eltern? Was sagt denn dein Onkel? Wie alt ist dein Onkel? 48. So, was sagen die? Was sagen die alle dazu? Ja, so mein Onkel, der glaubt da nicht richtig dran. Meine Mutter, die glaubt da sehr dran. Mein Vater auch. Nee. Und die konnten sich auch keinen Rennlauf machen. Also lustig war bei diesem Foto gewesen, dass das pass auf, jetzt lass mal. Wer kann da noch in das Haus rein? Das Haus kann keiner rein. Nur ihr? Nur wir, ja. Uns hat niemand einen Schlüssel, außer unserem Uropa, aber der kann da nicht. Von Oberhausen. Geht dann nicht. Ich weiß es nicht mit Marcel. Also mir klingt das, mir ist das zu platt, ehrlich gesagt, für eine anzunehmende, übersinnliche Erscheinung. Ich weiß nicht, was da los ist, aber tut mir leid, ich glaub's nicht. Ich glaub dir, dass du das irgendwie wahrnimmst oder so, aber ich glaub, dass die Ursache was anderes ist. Irgendwas ganz banal Menschliches. Vielleicht hat jemand eine Idee, der jetzt zuhört und kann uns da auf die Sprünge helfen. Du kannst ja mal dranbleiben, Marcel. Vielleicht meldet sich der ein oder andere noch. Ja, das wäre auf jeden Fall nett. Ne? Dann lass uns mal so verbleiben. Okay? Okay. Okay. Hoffentlich geht's gut demnächst. Alles Gute. Tschüss. Ja, vielen Dank ebenso. Er hat das ja ganz, ganz überzeugt erzählt, ne? Ich habe da ja ein offenes Ohr für sowas, aber das war mir zu. Also wenn ihr eine Idee habt, was dahinter stecken könnte, dann meldet euch doch bitte. Hier ist Britta. Britta ist 34. Guten Morgen, Britta. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Britta. Gleich mal eben, bevor du zu deinem Thema kommst, was du gerade gehört hast, wie hast du das empfunden? Das ist Humbug. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht an Übersinnliches glaube. Ich bin da eigentlich auch sehr empfänglich. Aber den armen Mann, den will jemand verarschen. Das war zu viel, ne? Das war zu viel, also diese Grablichter. Grablichter, blutverschmierter Spiegel, das ist zu. Nee, da spielt irgendjemand einen Film nach und wenn es der Onkel ist, der die irgendwie ärgern will, ja. Sollte tatsächlich keiner einen Schlüssel haben. Ja. Nee. So, jetzt zu dir. Ja, zu mir. Ich wollte, vorher wollte ich noch was zum Johannes sagen, der davor war. Ja, genau. Ja. Der soll ganz dringend eine Therapie machen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Also eine Therapie reicht wahrscheinlich nicht, dafür ist viel zu viel passiert. Glaube ich auch, ja. Aber es wird ihm helfen. Ja, wir werden ihn noch versorgen hier im Hintergrund. Und ja. Aber nett, dass du es auch sagst, ja. Ja, ich denke, dann wird es mir irgendwann besser gehen. Mhm. Ja, nun zu meinem Thema. Endlich mal was Fröhliches. Und zwar wollte ich über den Samstagabend sprechen, vielmehr über den ganzen Samstag, weil wir haben nämlich Besuch aus Norwegen gehabt. Ach. Ja, und zwar haben wir vor 3 Jahren erfahren, dass wir Verwandtschaft in Norwegen haben. Und die haben uns jetzt ausgerechnet am Grand Prix Samstag besucht. Ja, das war ein Fest bei euch zu Hause, was? Absolut. Das war eine Riesenparty. Das war der Hammer. Ja, es waren... Also es war so, mein Großvater hat im Zweiten Weltkrieg noch ein Mädchen gezeugt. Er war halt in Norwegen stationiert, in Hammerfest. Ja, ganz und oben ist das? Ganz, ganz oben, also Nord-Nord-Nord-Norwegen. Genau. Ja. Und in Alta hat er da wohl eine Freundin gehabt. Guck mal, der Schlingel. Genau, der Schlingel, richtig. Und da ist halt die Halbschwester meines Vaters entstanden. Und vor 3 Jahren, der hat da einen Dachdeckerbetrieb, mein Cousin. Und er hat da eben auch deutsche Gastarbeiter. Und die hatten die Unterlagen aus dem Krieg irgendwie mit der Vaterschaftsanerkennung und dem ganzen Kram. Und hat seinem deutschen Gastarbeiter halt beauftragt, hier in Deutschland mal so ein bisschen Erkundungen einzuholen. Das ist ja toll. Und dann ist er auf euch gestoßen. Ja, auf einmal hat er meinen Vater am Telefon und fragte, ob es in unserer Familie einen Fritz gäbe. Und mein Papa sagte dann, ja, das war mein Vater. Wieso? Ja, ich arbeite bei ihrem Neffen. Ach. Und die Verwandten, die waren jetzt das erste Mal bei euch in Deutschland? Genau, wir haben bis jetzt Kontakt über E-Mail gehabt. War das jetzt Zufall, gerade am Grand Prix-Abend, oder war das so ein bisschen geplant? Nee, das war nicht geplant. Das war Zufall. Wobei ich ja sagen muss, dass ich den Beitrag von Norwegen auch nicht schlecht fand. Meine Tochter war total süß, die ist 9 Jahre alt. Ja. Ist sehr solidarisch eingestellt so. Ja. Und meinte irgendwie, Mama... Ich verstehe das gar nicht. Der von Norwegen, der war nicht nur hübsch. Ja, der war sehr hübsch, in der Tat. Der konnte auch noch gut singen. Ja, finde ich auch. Der konnte sehr gut singen, ja. Ja. Und ich habe ja jubiliert, dass meine Nordvölker, die ich ja alle so mag, da oben Finnland, Schweden, Norwegen, haben uns ja alle 12 Punkte gegeben. Ja, als Norwegen super. Dann sagte Germany 12 Points, da war bei uns die Hölle los. Seid ihr denn auch so Lena-Fans gewesen geworden? Ja. So eine Süße. Und eure norwegischen Verwandten, waren die auch für Lena? Die mochten Lena auch. Also die haben jetzt nicht ganz so viel von ihr gehört gehabt, aber wir haben uns den Beitrag von Lena zusammen angeguckt. Und die haben auch mitgefiebert. Wobei ich glaube, dass in den skandinavischen Medien auch vorher schon viel über Lena berichtet worden ist, sodass sie da guten Vorsprung hatte, so was die PR betrifft. Ja, das denke ich auch. Haben denn die Norweger... die konnten ja nicht von hier aus anrufen, das geht ja gar nicht. Nee, leider nicht. Ja, klar, das geht ja nicht. Und wie wurde danach dann noch gefeiert? Ja, leider war das tatsächlich nur für dieses Wochenende. Und die mussten danach dann relativ schnell zurück ins Hotel, weil sie am nächsten Morgen irgendwie direkt um 10 Uhr oder was wieder nach Norwegen fliegen mussten. So, das heißt, demnächst ist für euch ein Besuch in Norwegen geplant? Auf jeden Fall. In Hammerfest? In Alta. In Alta, das ist auch ganz oben. Das ist auch ganz oben, ja. Das ist relativ nah dabei. Ja. Ja, das tolle Gegend, das ist norwegisch Lappland. Ja, das war absolut spannend. Ja, das glaube ich. Also ein rundrum kurioses Ereignis dann, ne? Dass ihr die Verwandten getroffen habt, dass der Grand Prix in Oslo stattgefunden hat und ihr es gemeinsam geguckt habt und so weiter. Lena gewonnen hat. Dass Norwegen uns 12 Punkte gegeben hat. War das nicht ein wahnsinniger Hype, wie nach einer gewonnenen Fußballweltmeisterschaft, als sie dann gewonnen hatte und den Tag danach auch noch? Also wir haben uns wahnsinnig gefreut. Ja. Alle. Ja. Also ich habe mich um mich, ich mag Lena so gern von Anfang an. So eine kleine, verrückte Nudel, die so authentisch rüberkommt und die sich, glaube ich, auch nicht verbiegen lässt. Ich bin mal gespannt, wie die Karriere weitergeht. Und sie muss gut geschützt werden. Sonst wird man verrückt, wenn man so einen Rummel erfährt. Und ja, ich glaube, dass Stefan Raab das ganz gut kann. Ja, das glaube ich auch. Ja. Da mache ich mir nicht so viele Sorgen. Ja. Britta! Ja. Schön, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Wir haben irgendwann schon mal telefoniert, habe ich das vergessen. Jetzt hätte ich gerne mal ein Autogramm. Sehr gerne. Du legst auf wegen der Anschrift. Das mache ich. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, ich möchte euch gerne schon mal unser Thema sagen. Übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, da heißt unser Thema, ich bringe es nicht übers Herz. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die, ja, ich will mal sagen, die sich vor einer wichtigen Entscheidung drücken. Zum Beispiel, ich bringe es nicht übers Herz, meinem Partner zu sagen, dass ich bald sterben muss. Ich bringe es nicht übers Herz, meinem Kind zu sagen, wer sein wirklicher Vater ist. Oder ihm oder ihr zu sagen, dass es aus ist. Wenn ihr auch etwas habt, was ihr nicht so übers Herz bringt, zu sagen, zu tun und gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Ihr könnt euch per Mail schon anmelden, domian@wdr.de oder dann übermorgen, natürlich auch vor der Sendung ab 0 Uhr und während der Sendung. Ich bringe es nicht übers Herz, das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Donnerstag ist ja wieder Feiertag, ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland Feiertag ist, aber hier in NRW ist es, also Donnerstag sind wir nicht da, aber Mittwoch, also die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf jeden Fall. Lea begrüße ich herzlich und die Lea ist 34. Guten Morgen, Lea. Ja, hi, moin. Ja, guten Morgen, Lea. Um was geht's bei dir? Es geht darum, ich wollte einfach ein Pläuschen halten über mein Koma, was ich vor 6 Jahren hatte. Dein Koma? Ja, ich war im Koma, krankheitsbedingt, und habe mein Gedächtnis verloren und wollte einfach nur mal so erzählen darüber. Vorab gefragt, weswegen bist du ins Koma gefallen? Was für eine Krankheit war das? Das ist eine ganz seltene Blutkrankheit, die heißt TTP. Wie heißt die ausgesprochen? Thrombotisch-Thrombopenische Purpura. Okay. Nur der Dokumentationshalber haben wir es jetzt gesagt. Also Moskowitz-Syndrom, da ist das eher drunter bekannt, bei einigen Ärzten, halt nicht viele. Es gibt 30 Menschen in Deutschland, die das haben, und auf der Welt gibt es 600. Ach so. Also ganz selten. Sehr selten, ja. Und ich habe vorher, bevor ich diese Krankheit hatte, nicht mal gewusst, dass es sie gibt. Wie lange lagst du im Koma? 5,5 Tage. Und das war ein Sterbekoma, ich wäre auch gestorben. Also die Ärzte haben meiner Familie jeden Tag erzählt, ihre Schwester stirbt und wir können nichts tun, wir wissen nicht, was ihr fehlt. Also es muss für meine Familie einfach schrecklich gewesen sein. Ne? Ja. Wie lange liegt das zurück? 6 Jahre. Sechs Jahre. Ja. Welche Erinnerungen hast du an diese Tage des Sterbekomas? Ich habe eine Nahtoderfahrung, so hat mir das mein Psychologe gesagt, dass das eine Nahtoderfahrung war. Also ich bin halt aus meinem Körper raus im Krankenhaus und lag und hing an der Decke. Also so ganz komisch, ich kann da selber gar nicht. Das ist verrückt, das erzählen so viele Leute mit, dass sie an der Decke hingen. Ich hing an der Decke, ich habe mich selbst aber nicht gesehen. Ich habe auch da jemanden im Bett liegen sehen, aber ich könnte jetzt nicht deuten, dass ich das war. Also es war ganz eigenartig. Und ich habe dann die 2 Ärzte gesehen, die mich behandelt haben, die beiden Professoren und 2 meiner Brüder. Und dann haben die mit denen geredet. Das, was ich dir auch gerade gesagt habe, irgendwie so, ja, ihre Schwester stirbt und wir können nichts tun. Und ich hing da an der Decke und wollte immer sagen, hallo, ich bin doch hier. Also du wusstest nicht, dass das dein irdischer Körper unten ist? Nein, ich hab da wohl jemanden liegen sehen, aber nicht wirklich, dass ich das jetzt war. Ich war da einfach an der Decke. Und während du an der Decke so hingst oder das Gefühl hattest, dort zu sein, ging es dir dabei gut? Oder? Ja, ich hatte ein ganz schönes, wohliges Gefühl. Also mir ging es nicht schlecht, überhaupt nicht. Sind das auch die einzigen Erinnerungen an dieses Sterbekoma, dass du da... Ja, das sind die einzigen Erinnerungen. Viele berichten ja von, dass sie in ein Licht hineingegangen sind. Sowas hast du nicht gehabt? Nee, und so eine reichende Hand wurde mir auch gesagt, aber sowas hatte ich nicht. Nee, also das war die einzige Erfahrung, die ich daraus hatte. Ansonsten habe ich nichts mitgekriegt, gar nichts. Gab es einen Vorgang, dass du wieder zurück... in dein Bett gesunken bist von der Decke? Oder? Nein, das habe ich auch nicht mitgekriegt. Ich weiß nur, dass ich elendig lange an dieser Decke hing, mich gut gefühlt habe und wollte immer auf mich aufmerksam machen, weil die Ärzte halt immer gesagt haben, ihre Schwester stirbt. Und meine Brüder standen völlig fassungslos, haben nicht geweint, nicht gelacht, keine Reaktion. Und ich hing da immer und keiner hat mich gehört. Das war so ganz komisch, als ich das meinem Psychologen erzählt habe. Und der hat mir dann halt gesagt, das war wohl so eine Nahtoderfahrung. Wahrscheinlich. Wie war es dann, als du aus dem Koma wieder aufgewacht bist? Als wenn nichts gewesen wäre. Also hätte man mir zu dem Zeitpunkt erzählt, ich wäre einen Tag vorher ganz normal ins Bett gegangen, hätte ich denen das geglaubt. Also hast du dich ganz gut gefühlt sogar? Ich hab mich überhaupt nicht krank gefühlt. Ach. Das ist allerdings auch eine Krankheit, die keinerlei Schmerzen bringt. Also auch nicht so ein Gefühl der Benommenheit oder der Trägheit? Nein, also nee, gar nicht. Ich war eine Herz-Lungen-Maschine. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich wach wurde, konnte ich nicht mal atmen. Na, ich wollte atmen und dann ging das. Das dauerte vielleicht, ich weiß es nicht, 10 Sekunden. Dann haben die auch alles gezogen und dann konnte ich auch atmen. Aber das war, weiß ich noch, und ich habe mich nicht schlimm gefühlt. Überhaupt nicht. Jetzt hast du gerade am Anfang, glaube ich, so irgendeine Andeutung gemacht, du hast deine Erinnerung verloren. Ja. An dein Leben vor dem Koma. Ganz genau, von meinem Leben zuvor. Ich weiß von meiner Familie, dass das 3 Wochen, bevor ich ins Koma gefallen bin, losging mit blauen Flecken. Ja, und dann habe ich mir aber so keinerlei Gedanken gemacht, weil ich 1,5 Jahre zuvor ein Kind gekriegt habe. Und da habe ich mir gedacht, das ist alles Stress, das ist ein Vitaminmangel, weiß der Geier, ich bin auf keinen Fall zum Arzt gegangen. Ja, und eine Woche bevor ich dann komatös wurde, bin ich dann zu meiner Ärztin und die hat mich nur angeschrien und hat gesagt, Frau Kladek, da müssen Sie sofort kommen. Sie sind ja komplett blau. Aber wenn man sowas hat, muss man zum Arzt. Aber an all das konntest du dich nicht erinnern? Nein, das hat meine Familie mir erzählt. Aber du wusstest, wer du bist? Ich wusste, wer ich bin. Ich wusste auch... Deinen Namen wusstest du? Ich wusste meinen Namen. Ich habe 6 Geschwister und ich kannte aber jetzt bis heute nur noch 4. 2 meiner Geschwister sind mir fremd. Das ist mein ältester Bruder und meine Schwester. Ach, die sind dir bis heute fremd? Die sind mir bis heute fremd. Ach. Ich weiß nicht, keine Ahnung warum. Das heißt, da ist nicht nur ein... Du hast nicht damals nur kurzzeitmäßig Dinge vergessen, also diese ein paar Wochen vor dem Koma lagen, sondern ganz intensive Erfahrungen und Erinnerungen sind weg. Mein ganzes Leben quasi. Also all das, was mich heute prägt, wüsste ich jetzt nicht, woher das kommt. Ich kann nur vom Hörensagen erzählen. Also ich habe keinerlei Erfahrung, außer die letzten 6 Jahre. Da kann ich mich, seit ich aus dem Koma bin, an jeden Tag erinnern, aber davor gar nichts. Ja, warst du so, als du aus dem Koma aufgewacht bist, konntest du dich zum Beispiel in deine Kindheit erinnern? Nein, ich habe aber gedacht, ich bin ein Kind. Also ach, du hast gedacht, du bist ein Kind. Wie alt ich bin, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt 8 oder 9 Jahre. Aber du wusstest deinen Namen. Ich wusste, dass ich Lea Klarik heiße, aber ich wusste nicht, wie alt ich bin. Ich wusste nicht, dass wir das Jahr 2004 haben. Ich wusste nicht, dass wir den Euro haben, dass es das World Trade Center nicht mehr gibt. All das wusste ich nicht. Das ist alles so an mir vorbeigegangen. Macht einem, wenn man dann aufwacht und eigentlich klar bei Sinnen ist, aber bemerkt, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie eingeordnet man wo ist, macht einem das nicht wahnsinnige Angst? Natürlich. Ich war auch suizidgefährdet. Das war so 8 Monate nach dem Koma. Mhm. Weil da wurde mir definitiv klar, weil ich hatte eine kleine Tochter, die war 1,5, als ich ins Koma gefallen bin. Mhm. Und als ich wach wurde, wusste ich nicht, dass ich ein Kind habe. Als die kleine Tochter dann ins Bett kam, hast du sie nicht erkannt? Überhaupt nicht. Ich habe sie erst 4 Wochen später gesehen, als ich dann auf Station kam. Und ich habe sie nicht erkannt. Als deine Eltern lebten damals? Meine Mutter war schon 3 Jahre tot und ich wusste das aber nicht. Also ich musste nochmal alles, die ganze Trauer, nochmal machen, weil ich das einfach nicht wusste. Und deine Geschwister? Okay. Also es gab niemanden aus deinem früheren Leben, sage ich mal? Doch, eine Freundin, meine beste Freundin, mit der bin ich aufgewachsen, die kenne ich schon aus Windelalter und an die kann ich mich erinnern. An alles, was ich mit ihr gemacht habe, kann ich mich erinnern. Das heißt, du musstest deine gesamte Biografie quasi, mal abgesehen von der Freundin, musstest du neu lernen. Ganz genau. Aber aufarbeiten, das wurde mir halt durch Hörensagen, ne? Durch Erzählungen. Ja, so, aber das ist ja nicht dasselbe, wenn man das so erzählt bekommt, als wenn man es wirklich erlebt hat. Natürlich. Und wenn ich jetzt erzähle ich nicht aus Erfahrung, aber die meisten Menschen, die mich kennen, die wissen ja halt, wie ich drauf bin. Und ich habe zum Beispiel kein Kurzzeitgedächtnis mehr, ich bin sehr dement, also sehr vergesslich, vergesslich. Ach, das ist heute auch noch so. Das ist heute noch so, weil ich ein Ödem im Kopf hatte durch diese Blutkrankheit und das lag halt auf der Hirnstelle, wo das Kurzzeitgedächtnis ist. Verstehe. Das ist so gut wie tot. Das heißt, es könnte sein, wenn dich nachher in der Stunde jemand fragt, hast du eigentlich mit Domian gesprochen, sagst du, weiß ich nicht. Nein, so extrem ist es nicht, weil ich da irgendwie einen Weg gefunden habe, mir einige Dinge zu merken, aber ich habe da nicht immer Einfluss drauf. Also mein Kopf tut eigentlich das, was er will. Weil diese Krankheit, das ist halt eine Krankheit, die aufs zentrale Nervensystem schlägt. Du hast gerade was Interessantes gesagt. Du musstest dir erzählen lassen, dass deine Mutter verstorben war schon vor deinem Koma. Auch. Und du musstest die Trauer auch nochmal nacharbeiten. Trauert man denn dann, wenn man eigentlich gar keine Erinnerung an die Mutter hat? Ich habe getrauert, weil ich hatte ja die Liebe und die Wärme irgendwie. Also ich weiß noch, ich bin aus dem Koma wach geworden und meine Tante, das ist die Schwester meiner Mutter, die war da und hat mir Puffer, Reibekuchen. Mhm. Das ist mein Leibgericht. Mhm. Das hat mein Bruder, sie angerufen und gesagt, Lea war aus dem Koma aus Machwart. Mhm. Und dann hat sie Puffer gebacken und hat mir den in den Mund gesteckt. Und dann habe ich gesagt, danke Mama. Ach. Und ich habe sie geliebt. Und dann sagt sie, ich bin nicht deine Mutter, ich bin auch deine Tante Erika, die Schwester deiner Mutter. Mhm. Und dann hat mich jeder erzählt, Mutter ist doch weg, sie hat mich doch verlassen. Ich sage, wo ist sie denn hin? Mhm. Also das war ganz schrecklich für mich. Mhm. Ich konnte es nicht glauben, dass meine Mutter tot ist und ich das nicht mitgekriegt habe. Also es war ganz, kann man gar nicht in Worte fassen, das war aber ganz, ganz schrecklich. Jetzt heutzutage habe ich mich daran gewöhnt, aber so die ersten 2 Jahre nach dem Koma waren hart. Du kannst dich auch nicht an die Geburt deines Kindes erinnern? Nein, überhaupt nicht. Wie hast du es denn dann geschafft, wieder einen Bezug zu deinem Kind herzustellen? Indem ich zu meinem Bruder, meine Tochter, ich habe einen Zwillingsbruder und der hat sich um meine Tochter gekümmert, als ich im Krankenhaus war. Das waren fast 8 Wochen, die ich nicht da war. Und als ich dann wieder rauskam, gleich am ersten Tag, habe ich gesagt, wenn ihr sagt, das ist mein Kind, dann muss ich das auch nehmen. Dann muss ich mich auch drum kümmern. Woher hast du das Vertrauen gehabt zu deinen Leuten, du hast doch gar keine emotionale Bindung zu diesen Menschen gehabt. Das waren doch eigentlich für dich Fremde. Genau, aber die waren da. Die waren in dem Moment da. Und ich weiß nicht warum. Irgendwas hat mir gesagt, die gehören zu mir. Das ist meine Familie. Du hast doch gerade gesagt, du hast sogar einen Zwillingsbruder. Ja. Und selbst den, obwohl Zwillinge so eng beieinander sind, hast du nicht wiedererkannt. Nein, null. Der saß heulend auf dem Bett und hat gesagt, Gott sei Dank liebst du, du wärst fast gestorben. Und ich wusste gar nicht, warum er weint. Weil ich konnte weder weinen noch lachen, ich konnte gar keine Gefühle zeigen. Weil ich auch irgendwie ich war so kalt. Nicht kalt, aber irgendwie schon. Kann ich nicht beschreiben, so blöde. Ich sag immer blöd. Ja. Weil ich nichts gepeilt habe. Nichts. Wie viele Geschwister hast du insgesamt? Ich habe 6, wir sind 7 Kinder. 6. Und 2 sind ja heute immer noch fremd. Ja, das ist mein ältester Bruder und meine Schwester, meine einzige Schwester. Und das konnte man auch nicht wieder annähern, indem du es erklärt hast. Weil vorm Kummer war zu denen schon kein Kontakt, sagt meine Familie. Ach so. Und deswegen habe ich das wahrscheinlich, sagt mein Psychologe, komplett gestrichen. Mein Psychologe sagt zum Beispiel auch, ich habe mein Gedächtnis nicht verloren, weil der hat mich ein paar Mal hypnotisiert. Und hat mir Fragen gestellt, die ich unter Hypnose beantworten konnte. Achso, es ist nicht verloren, es ist nur verschüttet. Ich komme da nicht ran. Er sagt, es kann sein, dass ich da irgendwann wieder rankomme. Verstehe. Und es kann auch sein, dass ich mein Leben lang so dumm bleibe, in Anführungszeichen. Ja. Aber das erklärt, dass da so eine gewisse diffuse Emotionalität in dir schon da ist zu den Personen, die du dir aber nicht erklären kannst. Ganz genau, das war einfach meine Familie. Genau, dann zum Beispiel Familie. Ja. Und das waren ja auch die einzigen, die du waren. Weil ich habe zum Beispiel auch Freunde, die haben sich nach dem Koma nie wieder gemeldet, weil die da Probleme mit hatten, dass ich mein Gedächtnis verloren habe. Aber wenn man zum Beispiel die ganze Kindheit vergessen hat, dann hat man auch die ganze Schulzeit vergessen. Konntest du lesen und schreiben? Nee. Auch nicht? Ich alles neu lernen. Das musst du alles neu lernen. Hast du überhaupt gewusst, was Deutschland ist und Europa, so die Welt? Ich wusste nicht, dass die Welt rund ist und dass wir so viele Länder haben, dass es Ausländer gibt, dass es Kinderficker gibt und dass es Kriege gibt. All das wusste ich nicht. Nichts. Du wusstest auch nicht, wer Bundeskanzler ist oder Bundeskanzlerin. Nein, ich wusste gar nichts. Also wenn du mir gesagt hättest, wir leben hier in Afrika und ich rede Swahili und ich bin Japaner, hätte ich dir das geglaubt. Ich hätte dir alles geglaubt. Das klingt ja so lustig, aber ich sage es jetzt nochmal. Ja, du kannst auch lachen, das ist ja nichts Schlimmes. Ja, ich kann nicht da auch drüber lachen. Ja, ich stelle es mir eigentlich gruselig vor. Das finde ich wirklich gruselig. Aufzuwachen irgendwie und nicht zu wissen, wer bin ich, was bin ich, wo bin ich. Man tapst dann ja völlig. Ich bin da zu Hause. Als ich nach 8 Wochen das erste Mal in meiner Wohnung war, da habe ich nur gedacht, mein Gott, was hast du für scheiße hässliche Möbel? Mhm. Und die habe ich heute noch, die Möbel. Also ich kam in meiner Wohnung auch überhaupt nicht klar. Und da habe ich vorher 3 Jahre drin gewohnt mit meiner Tochter. Wahrscheinlich war dein Zuhause das Krankenhaus, ne? Weil du. Ganz genau, da habe ich gelebt und da bin ich aufgewacht. Und ich habe auch gedacht, das war die ersten Wochen auf Intensivstation, habe ich mich da auch zu Hause gefühlt. Du musstest doch dann auch alles neu lernen, wie man sich zum Beispiel auf der Straße im Verkehr verhält. Genau, und wie man überhaupt nett ist und wie man nett auf den Tisch schaut und all sowas. Ne? Also auch solche Verhaltensweisen auch, wie man diplomatisch mit jemandem redet, freundlich mit jemandem redet. Ganz genau. Aber das musste man alles lernen. Du hast es gerade so ich habe ein bisschen drüber gesprochen, als du es gesagt hast, du musstest auch richtig komplett neu sprechen lernen. Ja, also von der Grammatik her. Von der ich habe mich angehört wie eine Türkin aus Anatolien, die seit 2 Tagen in Deutschland ist. Von der Grammatik her. Und meine Tochter konnte Gott sei Dank schon reden. Und die hat mich halt ständig verbessert, wenn ich grammatikalische Fehler gemacht habe. Also ich habe wirklich Glück gehabt. Glück im Unglück. Hattest du früher mal Fremdsprachenunterricht? Nee, ich habe Englisch und Französisch in der Schule gehabt. Sonst nichts. Aber das war auch alles weg. Das ist alles weg. Aber ich spreche noch Englisch und ich spreche auch ein wenig Französisch. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo ich das gelernt habe. Ach so. Naja, immerhin, das ist dann doch noch irgendwie da. Du musst es nicht wieder von ganz vorne an. Aber ich musste halt von der deutschen Grammatik her ganz viel lernen, weil ich habe gesprochen wie eine Ausländerin. Hast du mein Instrument gelernt? Blockflöte. Konntest du das noch? Das kann ich immer noch, ja. Also, aber jetzt nicht perfekt, so ein bisschen kann ich das noch. Aber das kann ja, denke ich, jeder. So, jetzt sind 6 Jahre vergangen seitdem. Jetzt grundsätzlich mal die Frage, ist diese schwere Erkrankung im Griff oder plagt dich diese Krankheit immer noch? Also ich bin 1,5 Jahre nach dem Koma, man hat mir nach dem Koma erzählt, das ist schlimm, was da passiert ist, das kriegst du aber nie wieder. Mhm. Und 1,5 Jahre später war ich nochmal wieder an der gleichen Stelle. Da war ich nochmal 7 Wochen im Krankenhaus. Mhm. Ich brauche halt immer einen Plasma-Austausch. Ach so. Und heute? Wie ist das heute? Jetzt habe ich so eine Chemo gekriegt vor 4 Jahren. Ja. Die heißt Rituximab. Ja. Und die hat bei mir super angeschlagen und seitdem habe ich keinerlei Beschwerden mehr. Aber das ist halt eine chronische Krankheit. Ich habe einen Behindertenausweis, alles. Ja. Das muss man alles haben. Fühlst du dich denn so eigentlich ganz okay zurzeit und jetzt? Ja, also das geht ja bei mir mit blauen Flecken los. Und ich habe keine blauen Flecken, also bin ich gesund zurzeit. Mensch, das ist eine irre Geschichte, Lea. Das war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ja, super. Dann konnte ich das ja mal loswerden. Ja, aber wirklich sehr interessant. Da muss man sich sehr akribisch hineindenken, um so eine Ahnung davon zu haben, wie du dich gefühlt hast. Aber du hast ja gute... Ja, ich könnte da jetzt auch Bücher drüber. Das glaube ich, ja. Keine schlechte Idee, keine schlechte Idee. Ja. Aber du hast gute Beispiele erzählt, dass man sich das schon ein bisschen vor Augen führen kann. Na gut, dann freut's mich. Ja, danke dir sehr für den Anruf und wünsche dir alles Gute und dass du keine blauen Flecken mehr kriegst, Mensch. Ja, ich danke dir, und dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Und eine gute Nacht. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Julia, 34. Guten Morgen, Julia. Hallo, Domian. Hallo, Julia. So, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Sozialphobie. Und zwar ist das sehr komisch ausgeprägt, kann man sagen. Weil sich nicht auf alles bezieht, sondern eigentlich in Hauptsache auf Bewerben und Situationen, die halt mit Leistung zu tun haben. Da könnte man jetzt im ersten Moment sagen, haben ja viele Leute Angst vor Bewerbungen, und aber bei dir ist es mehr als Angst. Ja, also es ist irgendwie so, dass ich es halt noch nicht hingekriegt habe, mich für einen Job wirklich zu bewerben, erfolgreich, für den ich eigentlich qualifiziert wäre, weil ich habe ein abgeschlossenes Studium und habe bis jetzt nur... Was hast du studiert? Ich habe Germanistik und Philosophie studiert und habe also auch beim Studium viele Praktika gemacht. Also ich habe schon bei der Zeitung, beim Verlag, beim Radio, beim Fernsehen gearbeitet, aber halt nur Praktikum, weil das ging. Weil ich da irgendwie nicht das Gefühl hatte, also irgendwie Praktikum ist halt so, dass man nicht viel Geld bekommt und die Leute sind froh, dass man da ist. Und es ging. Wann wird es denn heikel? Ja, wenn es dann um einen richtigen Job geht. Und dann hast du Angst, in diesem Job zu versagen? Ja, und aber hauptsächlich halt beim Bewerben. Aber das ist ja irre. Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Germanistik und Philosophie. Das heißt, du hast viele Prüfungen machen müssen, Klausuren geschrieben, Arbeiten geschrieben. Das hast du alles geschafft. Ich habe aber fast nie mit den Professoren gesprochen. Also ich habe das aufs Minimum reduziert. Ich habe auch beim Abschluss des Studiums, war auch sehr super GAU eigentlich. Also ich habe die erste Magisterarbeit nicht abgeschlossen, weil ich eine Arbeitsstörung bekommen habe. Und habe dann nochmal eine geschrieben, die ich dann geschafft habe. Ja, aber immerhin, das ist ja nun doch eine tolle Leistung schon. Und dieses simple Bewerben, sich irgendwo hinzusetzen und zu sagen, ich möchte das und das machen, was wäre denn dann? Spielen wir das mal durch. Du hast einen Bewerbungstermin, nehmen wir mal an, bei einer Zeitung. Als Journalistin, ist ja jetzt egal wo. Und da steht, Frau Julia so und so, bitte kommen Sie um 10 Uhr morgens an dem Tag zu uns. Dann würdest du, stellen wir uns mal vor, dann würdest du dich fertig mal ein bisschen schick machen und würdest da hinfahren zu dem Verlagshaus kurz vor 10. Mhm. Wie wäre dir jetzt zumute, wenn du vor der Tür vor diesem Verlagshaus stündest? Also das ist noch gar nicht so die schlimme Vorstellung. Okay, dann gehen wir weiter. Das Schwierige ist das Gespräch. Okay, wir gehen weiter. Du gehst rein und da sitzen vier Leute, Abteilungsleiter oder fünf Leute, und die befragen dich, wie man das ja so macht bei Bewerbungen. Also ich komm noch dieses Gespräch dann auch durch. Also ich habe halt jetzt noch keins gehabt in dem Sinne. Nur andere Vorstellungsgespräche für die falschen Jobs. Aber es ist dann in dem Moment so, dass ich vollkommen, wie soll man sagen, ich glaube, das Problem ist auch, dass ich dann sofort in eine Rolle reinfalle, dass ich dann irgendwie halt... Was könnte denn passieren? Erwartungen... Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Gar nichts, dass sie mich nicht nehmen. Du sagst gerade, ich hatte Bewerbungsgespräche für die falschen Jobs. Was waren denn? Ja, weil ich kann für Praktika ohne Probleme Bewerbungsgespräche machen. Ich habe auch gearbeitet. Aber so viel anders. War halt unqualifizierte Jobs. Ich war Kellnerin. Okay, aber so viel anders ist das dann ja, ist es vielleicht ein bisschen anspruchsvoller dann? Nicht. Du hast gerade, ich habe eine Sozialphobie bezogen auf Bewerbungsgespräche und du hast für noch was gesagt. Und? Ja, das Bewerben allgemein. Also ich habe mich auch beim Bewerbungsschreiben ständig verzettelt. Ich wollte die super Bewerbung schreiben und die wurde nie fertig. Das ist doch absurd, ist das doch. Das ist doch absurd. Ja. Hast du sonst so, und sonst dein ganz normales Leben läuft normal? Du hast Freunde, du gehst aus, du hast... Also ich bin schon schüchterner Mensch. Ja. Also ich habe das so im Alltag auch. Das hängt immer so ein bisschen von der Tagesform ab, aber im Prinzip schaffe ich alles. Und ich schaffe es zum Beispiel ohne Probleme in Diskussionen meine Meinung zu sagen. Ich habe schon vor einer gesamten Vorlesung meine politische Meinung geäußert, weil ich gedacht habe, das muss jetzt sein. Also das geht alles. Hast du Freunde? Weil es um Leistung geht. Also ging es auch, wäre es auch problematisch, nicht nur die Bewerbung, sondern wenn du dann im Job auch eine Leistung bringen müsstest und unter Druck stündest? Weniger, weil ich habe, also die Praktika waren auch anspruchsvoll. Also ich war bei einer Talkshow in der Zuschauerredaktion, da war schon auch viel Druck und ich weiß ja, wie es heutzutage ist. Ja, klar. Die Praktikas, die sind ja keine Praktikas mehr, sondern das sind eigentlich schon normale Jobs. Ja. Also das war so einer. Also, und das hat funktioniert. Ich habe alles gemacht. Mensch, Julia, wie lebst du? Lebst du, hast du Freunde? Ja. Und auch einen Freund? Ja, ein Mann. Ein Mann hast du auch? Mhm. Alles normal? Alles normal. Du lachst so? Naja, ich verstehe es ja auch selber nicht, warum das so ein Problem ist. Aber was machst du jetzt zur Zeit, den lieben langen Tag? Also momentan ist es nochmal eine extra schwierige Situation, weil wir sind letztes Jahr nach Italien ausgewandert. Und mein Mann hatte da schon einen Job. Und du rufst aus Italien jetzt an? Genau. Ach so. Ja. Wo denn hier in Italien? In der Nähe von Rom. Toll. Ja. Und hier in Italien ist dann ungefähr so alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Ich habe natürlich auch hier keinen Job gefunden, obwohl ich da mir auch noch Zeit gegeben hätte. Aber es ist halt so, dass jetzt auch mein Mann keinen Job mehr hat. Sprichst du denn Italienisch? Also ich habe immer schon, seit wir uns kennen, Italienisch gelernt. Ja. Aber ich fand es nicht perfekt. Also es ist schon nicht so einfach, hier dann einen guten... Weißt du, was ich völlig irre finde? Dass du Magisterin in Philosophie und Germanistik. Mhm. Hast Angst vor einem Bewerbungsgespräch. Ja. Und sprichst hier vor vor Hunderttausenden von Menschen ganz normal. Völlig normal. Ja. Und macht dir nichts aus. Nee, ich habe auch schon live im Radio gesprochen bei meinem Praktikum. Also das ist nicht das erste Mal. Hör mal, weißt du, woran es hapert? Ich finde... Was ich wirklich, meine ich ja sehr ernst, du musst es mal machen. Du schiebst es ja immer aus Angst vor dir her. Ja. Mach es doch mal. Bewirb dich doch mal richtig hochoffiziell für einen anspruchsvollen Job und hoffe, dass du einen Vorstellungstermin kriegst. Geh doch mal hin. Geh in die Angst rein. Und wenn du mir dann hinterher erzählst, oh Gott, ich bin da zusammengebrochen und so, dann such mal einen neuen Weg. Mach es mal. Ich kann es dir nicht sagen, was der Knackpunkt ist. Also ich habe ja auch schon Therapien gemacht. Glaube ich. Bewerbungscoaching gemacht. Ich habe alles probiert. Und Julia, ich habe so viel... Ich gebe auch nicht auf. Aber nein, ich will dir mal sagen, ich bin auch ein Mensch, der Zeit seines Lebens auch immer wieder von Ängsten gebeutelt war. Ja. Und habe wirklich meine große Erfahrung damit gemacht, dass ich gezielt dahin gehe, wo die Angst am größten ist. Das ist die Hölle. Denke ich mir auch. Das ist die Hölle am Anfang. Aber es ist ein grandioses Erfolgserlebnis für einen selbst, wenn man das geschafft hat. Wenn man das nicht geschafft hat, kann man zumindest sagen, ich habe es ja schon mal versucht. Und dann sucht man sich andere Wege oder vielleicht mit Hilfe eines Psychologen oder so. Mach es doch. Aber es wird halt auch immer schlimmer, weil ich immer älter werde. Ja, und schon gar nicht mehr weiß, was ich denen erzählen soll, warum ich schon so alt bin. Nein, es wird auch aus psychologischen Gründen immer schlimmer, weil durch dieses Aufschieben wird die Angst immer größer. Du musst es jetzt ganz schnell machen. Ja. Bewirb dich bei einem Konsulat in Rom, ich weiß nicht, was dich interessiert, keine Ahnung, was für dich interessant ist, oder bei einer Zeitung oder so. Aber egal wo, mach es. Nur der, der was tut, hat auch die Chance, ja, dass er gewinnt. Ich weiß. Jetzt ist meine Sendung gleich rum. Ich weiß. Ich freue mich, dass wir uns unterhalten konnten. Ja, freut mich auch. Und schöne Grüße in die Nähe von Rom. Ja. Alles Liebe, Julia. Tschüss. Dir auch. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute von uns in der Technik Mandy Pietschmann. Morgen wieder freie Themen nach. Übermorgen heißt das Thema Ich bringe es nicht übers Herz. Könnt ihr euch auch schon mal für anmelden. Morgen sind wir hoffentlich pünktlich um 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen, freie Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Telefonnummer, gerne mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye.